des Silbers Dach. In den Bergwerken in der Gegend um Johanngeogenstadt traf man oft Wismut an. Und die Bergleute hielten dies für ein gutes Zeichen. Sie nannten es auch des Silbers Dach, weil man sich Hoffnung machte, unter desselben zu einem reichen Silberanbruch zu kommen. Und dies soll denn auch auf den Zeichen unverhofftes Glück, treue Freundschaft, Erzengel Gabriel und anderen geschehen sein. Auch war der Glaube verbreitet, dass sich Silber aus Wismut bildete. So habe man bei den Halden, auf die man Wismut gestürzt hätte, nach Jahren Silber gefunden. Fanden die Bergleut einen Wismutanbruch, nahmen sie an, dass daraus gutes Silber geworden wäre, wenn diese Bergart länger im Bergfeuer gestanden hätte. Das Silbersdach, wie man's erzählt.